Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 42, 2018, Episode 592. Es ist nicht tot, was ewig liegt. Ja, das einleitende Zitat von H.P. Lovecraft, ja, hat damit zu tun, weil manche Leute Angst haben, dass Sprachen aussterben. Und ein paar Sprachen sind ja auch schon ausgestorben. Latein zum Beispiel ist sowas. Also nicht ganz. Ich meine, sie wird ja noch unterrichtet. Sie ist aber trotzdem irgendwie tot. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht passiert es auch der deutschen Sprache im Internet so. Ja? Oder überhaupt anderen Sprachen außer Englisch im Internet so. Und deswegen wurde jetzt gefordert von einem Verlagschef, ja, 1 Milliarde gegen, also Euro, 1 Milliarde Euro gegen die digitale Vernichtung des digitalen Untergangs europäischer Sprachen. Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt als Thema aufgreifen soll heute, weil eigentlich sollte das ja irgendwie so ein komplett rein technischer Netcast heute werden, die Wochensicht. Aber das ganze Google-Desaster, das gibt's nachher im Uncast zu hören, ja. Also wer sich über die Neuvorstellungen da, beziehungsweise über meine Meinung zu diesen Neuvorstellungen von Google informieren möchte, der kann das dann im Anschluss tun, im Uncast. Aber somit habe ich hier ein bisschen mehr Zeit und deswegen gehe ich da jetzt mal drauf ein mit dieser Sprache. Ich selbst habe auch eine ziemliche Wandlung mitgemacht, muss ich sagen. Ich habe ganz am Anfang unter anderem auch in Deutsch gebloggt. Dann habe ich komplett umgestellt auf Englisch, bis zum heutigen Tag. In letzter Zeit, muss ich sagen, habe ich wieder mehr Lust, in Deutsch zu schreiben. Mach's aber nicht. Da komme ich auch gleich nochmal dazu, wieso das Ganze. Aber ohne die Netcasts hier würde ich sicherlich auch wieder ein deutsches Blog oder sagen wir mal einen Blog in deutscher Sprache machen. Gut, ich gehe natürlich jetzt davon aus, dieser Verlagschef sagt aber zu Recht europäische Sprachen, denn wir haben mehr als Deutsch. Wir haben Italienisch, Spanisch, ja, die skandinavischen Sprachen. Also so viele verschiedene Sprachen haben wir. Französisch, ja, Französisch, wunderbare Sprache, Französisch. Und in dem einen Land ist es mehr, in dem anderen Land weniger die Gefahr. In Deutsch sehe ich ganz klar eine starke Gefahr, ja. In Spanien und Frankreich ehrlich gesagt nicht so sehr. Da kommt es vielleicht zu tragen, dass die generell ein bisschen offener und ein bisschen stärker zu der eigenen Sprache stehen, als jetzt zum Beispiel so ab der Mitte Deutschlands, eben ab Deutschland, so Richtung Osten. Da wird die eigene Sprache mehr so immer schwächer berücksichtigt, sag ich mal. Vielleicht gibt es da die ein oder andere Ausnahme, aber habe ich mich auch nicht so 100% damit beschäftigt. Das sind einfach persönliche Empfindungen. Ja. Also in Frankreich gibt es definitiv auch staatliche Vorschriften. Da kann man nicht einfach alles auf Englisch quatschen in öffentlichen Publikationen beispielsweise. Da gibt es Vorschriften, Quoten auch, die eingehalten werden müssen, auch im Radio, Musik und so weiter. Und das merkt man dann auch durchweg. Und das bringt aber auch ein Bewusstsein der Bevölkerung gegenüber der eigenen Sprache eben wieder zum Tragen, indem man diese dann auch tatsächlich nutzt. Und ich meine jetzt nicht so der Einfluss von Anglizismen oder sonst irgendwas. Ja, das ist auch immer stärker in Frankreich beispielsweise, auch wenn dagegen eben staatlich angekämpft wird, taucht das auf, das meine ich nicht. Nein, nein, ich meine die komplette Ablösung der Sprache, um beispielsweise internationale oder überhaupt Webangebote zu machen. Und da habe ich immer das Gefühl, dass in Europa viele probieren, ihre oder die Leute, die in der Welt sozusagen zu erreichen, ja. Aber sie haben ein Problem. Entweder sie konzentrieren sich auf die eigene, sag ich mal, Hemisphäre, ein bisschen falsch ausgedrückt natürlich, ja, geografisch ganz klar, aber auf den eigenen Bereich. Und dann spielt das keine große Rolle. Oder man hat einfach das Problem, dass wenn man nicht in Englisch schreibt, dass man die Welt nicht erreichen kann. Und zwei Fragen muss man sich da natürlich stellen. Erstmal, warum sollte man die Welt erreichen wollen? Ja? Und zweitens, wenn man sie denn erreichen will, tatsächlich, und dafür auch gute Gründe hat, warum muss es denn dann Englisch sein? Gut, die letzte Frage ist eigentlich schon deswegen beantwortet, weil die größte Macht auf der Welt eben in Englisch spricht. Und wenn man dann nun halt mal, egal ob im Businessbereich oder oder eben als Blogger, Social Networks oder ähnliches eben weltweit Beachtung finden will, dann muss man eben in Englisch sprechen, weil es eben auch in anderen Ländern üblich ist, dass man Englisch lernt oder zumindest so weit versteht, dass man beispielsweise einen Beitrag durchaus lesen kann im Internet. Ja, und damit ist eigentlich die erste Frage schon, die zweite Frage erstmal schon beantwortet. Da lässt sich nichts dran deuteln, was sollen wir denn machen? Ja, und da können wir auch, und das ist wirklich wahr, die Mehrheit der Menschheit spricht gar kein Englisch, ja, zumindest als Muttersprache nicht. Das sind einige Sprachen weit, weit vor Englisch, auch wenn man das vielleicht nicht glauben möchte. Aber der Fakt ist, dass selbst in diesen Ländern, wo die eigene Sprache doch eigentlich viel, viel, von viel, viel mehr Menschen genutzt wird als Englisch selbst, dass selbst die Leute sich auf Englisch verständigen können, ja, oder zumindest ein großer Teil, der eben für das Internet auch relevant ist, zeigt ja dann, dass man eben an Englisch so einfach nicht vorbeikommt. Und daher kann ich das verstehen. Was ich in Europa vermisse und wo ich wirklich neidisch bin auf Länder wie zum Beispiel China, Japan, vor allem Japan, ja, und auch Indien, da komme ich gleich nochmal dazu, das ist ein bisschen eine Ausnahme, ja. Aber diese Länder haben es tatsächlich geschafft, zumindest unter der Bevölkerung, sich mal die Frage zu stellen, warum soll ich denn eigentlich in Englisch was schreiben? Interessiert mich doch gar nicht, was die Leute, die eh nur Englisch können, ja, und nicht meine Sprache kennen, von denen möchte ich ja gar nichts. Ja. Also, das ist zwar ein bisschen egoistisches Denken, aber man kann es auch andersrum sehen, das ist selbstbewusstes Denken und praktisches Denken, ja. Hat sich hier zum Beispiel schon mal über die Frage gestellt, warum ein Amerikaner, warum das wichtig ist, wenn ein Amerikaner zustimmt für das, was man zum Beispiel hier schön in Englisch schreibt, da stimmt zu, bringt das was? Nein, ganz ernst, ich meine, berührt einem das? Und das sind eben offenbar Fragen, die sich viele andere Länder eigentlich gar nicht erst stellen. Die reden, die schreiben in ihrer Sprache. Dann guckt euch mal die Webseiten an in Japan, die privaten Webseiten. Die sind fast alle in Japanisch. Ja. Die chinesischen Seiten, da gibt es zwar schon, da komme ich auch gleich nochmal bei den Indischen dazu, da gibt es zwar schon eine gewisse Anzahl, die natürlich auch in Englisch schreiben, ja, aber die privaten Seiten sind in Chinesisch gehalten. Ja. Und auch hier hat man ein anderes Verhältnis zu der eigenen Sprache und zu der Überlegung, was bringt es, wenn jemand, der nur Englisch spricht, mit mir jetzt zum Beispiel hier direkt so kommuniziert. Ja, ist vielleicht vom Ansatz her, vom Denkansatz her ein bisschen gewagt oder komisch, ja? Aber letztendlich stellt sich doch die Frage, was heißt das, wenn jemand, der 5000 Kilometer weit weg ist, jetzt zum Beispiel den eigenen Post mit Like versieht, ja? Bringt das was? Also die Leute im direkten Umfeld beispielsweise, ja, also in diesem sozialen Konstrukt, in dem man lebt, ist doch wesentlich wichtiger. Ja? Und die kann man oftmals nicht erreichen. Ja? Wir gehen ja einfach davon aus, dass alle Englisch lesen wollen. Ja? Ich sage ja nicht, dass die es nicht können. Manche Leute haben ein bisschen mehr Probleme damit, manche haben weniger Probleme damit. Aber dass da dann einfach von den Themen her auch eine Einschränkung kommt, ist ja klar. Ich meine, wen interessiert schon das Schicksal der Bayern in Bauern in Ostfriesland, ja? wenn das in Englisch geblockt wird. Ja, oder regionale Nachrichten, die bringen gar nichts, wenn die in Englisch im Netz stehen. Das bringt vielleicht dann zwar ein paar Klicks, ein paar Lacher oder irgendwas aus anderen Teilen der Welt, aber bringen tut das nichts. Also man hat sich da selbst auch eingeschränkt. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, der Vorschlag, ein Übersetzungssystem zu machen, ja, halte ich eigentlich für eine super gute Sache, denn wäre das nicht das Beste, man schreibt in der eigenen Sprache, die, egal was das für eine Sprache ist, ja, und trotzdem können Menschen aus der ganzen Welt in ihrer Sprache wiederum das sehen. Ja. Ich bin überrascht, wie viele Menschen offenbar der Meinung sind, die Meinung übrigens, die ich früher vertreten habe, ja, vehement, als ich dann auch wirklich scharf angegangen wurde. Ich habe gesagt, lasst uns Deutsch abschaffen. Fertig. Ich will hier als Amtssprache, als Hauptsprache Englisch haben, dann sind wir in die Welt eingegliedert. Ja, und haben genau die gleichen Chancen wie zum Beispiel englische Muttersprachler. Denn das ist ein Riesenproblem. Ja. Selbst wer sehr gut Englisch zum Beispiel spricht, wer da nicht viel Übung hat darin, tägliche Übung hat darin, der bringt zwar ein verständliches Englisch rüber, das sich aber dann trotzdem anhört, als ob es, ja, und das ist ja als auch oft, ja, aus dem Schulbuch ist. Ja? Ich habe, also es ist schon sehr dubios, als wenn man zum Beispiel Englisch spricht in normaler Umgangsform, ja, weiß das, weil meine Schwester auch Amerikanerin ist, ja. Und dann bringt man also so landläufige Sätze und dann wird man von englisch sprechenden Deutschen korrigiert, dass das ja falsch sei. Ja. Also, naja. Die Amerikaner haben dafür einen interessanten Begriff, Grammar-Nazis, ja, aber egal, das ist wieder was anderes. das zeigt auch, dass wir eben generell ein Problem haben, dann auch uns gerade im Businessbereich beispielsweise gleichzustellen mit Firmen aus quasi England, also Großbritannien oder eben der USA, weil es da oftmals Schwierigkeiten gibt. So. Aber die Frage ist im privaten Bereich, warum machen wir es dann trotzdem? Ja, und hier diese Translate-Schnittstelle, die da angestrebt wird, die wäre doch super. Somit kann jeder in jedem Land der Welt in seiner Sprache lesen, ja, und eventuell reagieren, und man selbst sieht es auch wieder in seiner Sprache. Jetzt möchte aber dieser nette Verlagschef, der Herr Wolfgang Plau, ich weiß nicht, wer den zum Internet-Experten gemacht hat, egal. Die Idee finde ich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Nur jetzt soll Europa eine Internet-Übersetzungsschnittstelle anbieten. Europa, finde ich, sollte zusammenarbeiten mit Firmen wie Google. Oder einfach nicht wie Firmen wie Google, sondern nehmen wir es mal im Wort, mit Google zusammenarbeiten, um eine Verbesserung der Übersetzung der Sprachen eben zu gewährleisten. Google ist dabei, das zu tun. Die sind dabei, das zu tun. Aber Google kann jetzt schon besser Englisch in viele nicht-europäischen Sprachen, wie zum Beispiel Indisch, übersetzen, als in Deutsch oder in Spanisch. Und warum das so? Halt, stopp, das mit Spanisch nehme ich zurück, ja, als zum Beispiel in Italienisch. Ja, so. Das mit Spanisch nehme ich zurück, weil dort kann Google sehr wohl gut übersetzen, weil nämlich Spanisch und Englisch eine sehr, sehr wichtige Übersetzungsfunktion ist für die Latinos beispielsweise in den USA. Ja, dort gibt es tatsächlich auch durchaus Räume, wo die englische Sprache nicht so weit verbreitet ist, wie man das bei uns vielleicht denkt. Und die müssen dann tatsächlich solche Übersetzungsschnittstellen nehmen im Internet. Und das funktioniert deswegen dann auch ganz gut. Ja. Und genau das meine ich jetzt beispielsweise. Google sollte mit Europa sollte mit Google zusammenarbeiten, ja, und nicht gegen Google arbeiten in diesem Bereich. Dann werden auch die Übersetzungen besser. Stattdessen lassen wir Google die Sprachübersetzungen verfeinern mit sogenannten Community-Einträgen, ja, also Vorschlägen, die bei Google Translate beispielsweise gemacht wurden von genau den Leuten, die keine Ahnung haben, wie man zum Beispiel Englisch im normalen alltäglichen Sprachgebrauch benutzt. Ja? Also diese zitierten Grammar-Nazis, ja, die haben nämlich, die sind dort sehr, sehr aktiv und die verhunzen die Übersetzungen teilweise noch so. Ja. Deswegen denke ich, müssen wir jetzt wieder einen eigenen Weg gehen, über eine europäische Übersetzungsmaschine machen? Da reichen 1 Milliarde nicht. Da reichen 10 Milliarden nicht. Ja? Da muss es nämlich auch eine Bereitschaft geben, erstmal von den einzelnen Ländern, ja, das auch anzugehen, obwohl schon ein System existiert, das super gut funktioniert. Von dem aber zu Recht immer noch gesagt wird, die Fehlerquote ist sehr, sehr hoch. Also eine Google-Übersetzung kann man oftmals noch erkennen, zumindest in Deutsch. Ja. Aber zum Beispiel so Konversationen Indisch, Amerikanisch, Spanisch-Amerikanisch, da ist die Übersetzung schon wirklich exzellent geworden. Ja. Und von daher, das wäre vielleicht eine Überlegung wert. Gut, so, jetzt habe ich aber lang über dieses Thema geredet. Mich wundert sowieso, dass die Ablehnung mit neuen Technologien bei uns so hoch ist, genau wie jetzt dieses hier. Wir probieren lieber eigene Sachen zu machen, statt auch mal, ja, wir reden von internationaler Solidarität und alles Mögliche, aber trotzdem, nee, das Google ist böse, weil die sind ja nicht aus Europa, oder wie sehe ich die Sache? Ist es jetzt besser, wenn Europa ein Google macht? Verstehe ich nicht ganz. Das hört sich doch sehr stark nach europäischem Nationalismus an. Braucht man auch nicht unbedingt, ja. Es ist zwar besser, weil es eine größere Nation ist dann, ja, sage ich mal, das hört sich dann nicht mehr so klein an, aber es ist in Wirklichkeit ist genau dasselbe Mist, ja, plus ein bisschen größer. Ich meine, so ist ja auch die USA entstanden, ja. Einzelne Staaten zusammengeschlossen, ja, und jetzt eben die Vereinigten Staaten von Amerika. Nützt nichts, wenn wir jetzt die Vereinigten Staaten von Europa haben und dann jeden Morgen auf die europäische Flagge was weiß ich, schwören müssen und in der Schule antreten müssen morgens, ja. Das ist für uns absurd, in den USA gang und gäbe. Und da sieht man auch mal jetzt die Unterschiede dann, ja. Aber ich schweife schon wieder ab, aber das ist ja so, dass wir uns geradezu in diese Idee verrennen, dass alles, was aus den USA kommt, an neuen Technologien, vor allem im Internet, wie eben zum Beispiel Google, dass das böse ist, dass das schlecht ist. Also ich stelle da noch ein großes Fragezeichen davor, was denn schlechter ist, die europäische Überwachungswut oder die amerikanische Überwachungswut, die schenken sich nicht viel, von daher sehe ich das eigentlich weniger dramatisch, ja. 90% der Deutschen sind aber online, ja. Mir kommt es so vor, als ob diese 90%, das hat jetzt eine Umfrage ergeben, ja, oder eine Online-Studie von ARD und ZDF ist schon ein bisschen mehr als eine Umfrage, ja. Also das heißt, der ist durchaus zu trauen. Ich weiß nicht, ob die groß jetzt repräsentativ ist, ja, aber durchaus schon mal einen Trend aufzeigend, ja. Also 90% der Bevölkerung sind demnach online, und das ist ja die überwältigende Mehrheit. Aber mir kommt so vor, als ob diese überwältigende Mehrheit in permanenter Angst lebt im Internet, ja. Zumindest wird es so dargestellt, auch von den Medien, ja. Wo immer wieder bei jedem kleinen bisschen, ja, wird hier dann die Angst geschürt, ja, bei allen neuen Technologien. Um Himmels Willen, als ob uns der Himmel auf den Kopf fällt jeden Tag, dass das nicht langsam langweilig wird. Ja, also ich meine, dass es bei der normalen Bevölkerung schon eine ziemliche Abstumpfung gibt gegenüber dann auch, was natürlich sehr gefährlich ist, gegenüber wirklichen Sicherheitsproblemen, das ist mir schon klar. Nur ich halte es für absolut schlecht, wenn die Medien immer weiter auf diesem Thema rumhacken, bei jedem noch so unproblematischen, unsinnigen Fall, ja. Also ich bin immer wieder überrascht, wie sehr die Leute bei neuen Technologien, ja, das Negative sehen können und bei alten Sachen das Positive sehen können. Da bin ich überrascht. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt wieder gesehen, da ist eine Folge vom CC2, da war ich auch sehr großer Fan mal davon, Wolfgang Back und so, das ist wirklich toll, wir haben viel gemacht, gerade in den Anfängen der Computerelektronik in Deutschland, das war super, das ist eine ganz tolle Leistung, was da auf die Beine gestellt wurde durch den CC, WDR Computerclub hieß es damals, ja, glaube ich. Und jetzt habe ich wieder ein Video gefunden bei denen, also ich kann echt nicht mehr reingucken, seit geraumer Zeit, ich kann nicht mehr reingucken, weil diese Technik, das ist schon fast eine technikfeindliche Haltung, ja, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja. Wie wird gezeigt, wie man mit RFID-Chips oder RFID-Kreditkarten illegal Zahlungen machen kann oder umgekehrt, wenn man so eine Karte hat, wie da illegal dann was abgebucht werden könnte. Also das ist schon erstmal sehr, sehr komischer Beitrag, so muss ich sagen. Es wird ja auch kein Beitrag gemacht, wie man am besten Bankkunden vor der Filiale überfallen kann. Ja. Es ist schon ziemlich haarsträubend, muss ich sagen. Aber dann auch genau das ist das Problem. Ja. Da werden sich über theoretische, teilweise abstruse Angriffsszenarien, die vielleicht von ein paar Dutzend Leuten in Deutschland groß gemacht werden kann, ja, werden da aufgebauscht und eine Stimmung der Angst erzeugt, ja, während man ohne Probleme akzeptiert, dass man, wenn man Bargeld auf der Bank holt, dass man vor der Bank überfallen werden kann, dass man zusammengeschlagen werden kann, dass, das Geld abgenommen bekommt, ja, Raub, habt ihr euch schon mal die Kriminalitätsstatistik anguckt, das ist Gang und Gäbe und keiner interessiert, ja, oder dass man es verlieren kann, da gibt es immer mal wieder Fälle, ja, wo Leute ihr Geld verlieren, ja, also das passiert hin und wieder mal, aber das wird alles ignoriert. Ja, Hauptsache nicht das böse, neue, kontaktlose Bezahlen oder Plastikgeld oder was weiß ich, wie das alles heißt. Ja, lieber nicht, ja, weil, ja, warum eigentlich? Ein logischer Grund dafür gibt's nicht. Also alles ist sicherer, als auf die Bank zu gehen, sich dort Bargeld zu holen und dies dann die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen. Ich weiß nicht, was noch unsicherer ist. Wenn das weg ist, dann ist es weg. Ja? Was denkt ihr, wie viele Leute da Bargeld ins Fundbüro bringen würden, ja, heutzutage? Also kann man gleich vergessen. Ja? Das ist weg, das Geld. Und wenn man eine Karte verliert, dann ruft man an und in ein paar Minuten ist die Karte gesperrt und fertig. Ja. So sieht die Realität aus. Aber das will ja keiner wissen, ne? Weil das Neue ist böse und das Alte ist gut. Und vielleicht hat es auch was mit Alt und Böse überhaupt zu tun, ja. Weil, naja, es ist anscheinend immer leichter, von etwas Bösem überzeugt zu sein, als von etwas Gutem überzeugt zu sein. Ja? Also wenn man von etwas Gutem überzeugt werden will, da muss man schon jede Menge Arbeit investieren. Ja, und die Leute sind immer skeptisch und was weiß ich. Aber gerade bei neuen Technologien ist es noch viel, viel schlimmer, richtig übel, und das kann ich eigentlich nicht verstehen. Ich finde es auch traurig, das ist wirklich sehr traurig, dass man eben hier so negativ immer bei solchen Sachen eben ist. Ich hab jetzt gerade, ich versuche jetzt gerade krampfhaft noch ein Zitat zu finden, ja, aber ich lasse es einfach mal, ist eh egal. Ihr wisst, was ich meine. Da helfen auch keine Zitaten mehr von Leuten, die nicht mehr existieren. Ganz einfach. Gut, so, also, 90% sind online und nach den Medienberichten her leben die alle in riesiger Angst. Ja, es ist nicht tot, was ewig liegt. Das ist auch ein Zitat von H.P. Lovecraft und das passt ganz gut zu Google Plus. Ja, Google Plus ist nämlich jetzt tot. Anscheinend ist tot. Google offiziell hat das Ende bekundet. Google Plus Consumer ist Geschichte im August 2019. So lange gibt es noch. Noch Gnadenfrist, wird dann Google Plus für Consumer abgeschaltet. Und letztlich angeblich führte ein Sicherheitsleck dazu. Das ist aber schon längst gefixt laut Google. Also weiß ich nicht, warum das jetzt dann der ausschlaggebende Grund sein sollte. Nein, der ausschlaggebende Grund ist, dass die Nutzung halt eben weit hinter den Erwartungen zurückgelegen hat. Am Anfang war das noch anders, aber Google hat wie bei vielen seiner Produkte immer sehr viele Fehler gemacht. Die haben Sachen immer nur halb gemacht, ja, und auf die immer auf die Leute gehört, die gegen alles irgendwas auszusetzen haben. Statt dass sie dann mit der Faust auf den Tisch hauen, das durchziehen und fertig und neue Kundschaft dann eben anvisieren, haben das eben nicht gemacht. Und das geht eben so nicht. Alle Leute wollen ihre Nische haben, aber eine Firma kann eben keine Nische bedienen. Die muss auf den Massenmarkt gehen, zumindest wenn die sich so strukturiert, wie eben Google sich strukturiert und wie viele andere Firmen sich auch strukturiert. So funktioniert auch Facebook. Wie soll denn Facebook existieren, wenn die so viele Nutzer hätten wie Google Plus? So sieht's aus, gar nicht. Dann machen die eben das, was sie sagen, das für die Masse der Menschen funktioniert. Und das machen die bisher ganz gut. Ja. Und wenn die dann Sachen machen und, was weiß ich, ein paar tausend Hipster und Tech-Freaks kreischen dann Hilfe, Panik, ja, wollen wir nicht, dann sagt Facebook, oh, tut mir leid, aber 20 Millionen Menschen oder was weiß ich, 80, 100, 200 Millionen Menschen, ja, 500 Millionen Menschen, ich weiß nicht, wie viele die jetzt haben, ich glaube, über 1 Milliarde Menschen sind schon bei Facebook. Die wollen es aber. Ja, geht woanders spielen. Dann machen die das auch, gehen dann irgendwo, was weiß ich, in diese Nutella-Foren und Nutella-Dienste und tausende von Twitter-Clones und Social-Network-Sachen mit freier Software hin und her. Jedes Netzwerk hat dann 100 User oder so und dann haben die ihre Nische. Ja, wunderbar, das ist gut. Man muss ja nicht immer mit allen reden wollen, ja, das ist ganz klar, nur so funktioniert eben nicht ein System, wenn es eben bei so einer Firma wie Google oder Facebook ist. Und Google probiert auf die paar hundert Leute zu hören oder hört auf diese paar hundert Leute und macht es dann für den Rest kaputt. Ja. Dasselbe ist mit Allo ja passiert. Die Jammerer von Hangouts, die schon immer in der extremen Minderheit waren, so 1-2% mehr Marktanteil hatte Hangouts ja nie, ja, auf die hat Google dann gehört und immer wieder Allo so verändert. Ja, und ja, was soll ich denn dann sagen? Ohne Werbung, ohne alles, ja, ging es dann natürlich den Bach runter, ja. Die Nische Hangouts existiert immer noch, ja, ich habe da schon längst aufgehört, tut mir leid, da sehe ich keinen Sinn mehr drin, ja, ist eh nur noch für Businesskunden offiziell, ja. Also das heißt, es ist auch TOT, und damit war es das, ja, und so ist es eben jetzt auch mit Google Plus gegangen. Ich finde es schade, Google Plus war immer das beste Social Network, das es gab, aber es war ein Netzwerk, das eben zerstritten war und von Google eben nicht mehr gelenkt wurde, sondern eigentlich von der Community gelenkt wurde, und die Community, die war eben nicht für den Massenmarkt tauglich. Ja. Und wir hatten gedacht, das ist okay so, Google für die Nische, Google für uns, Google Plus für uns, wunderbar, ganz toll, aber so funktioniert es eben nicht und deswegen ist es das Ende. So, mir ist eigentlich dazu nichts mehr zu sagen, schade, es gibt auch im Internet einen schönen Nachruf, aber das nützt nun alles nichts mehr. So, jetzt aber noch was zu was anderem, zu was Positivem. Huawei zeigt den MateBook X Pro. Das Teil ist wirklich ganz, ganz interessant. Ein Laptop, Notebook, wie auch immer, das dünn, leicht, klein, aber sehr stark ist. Und das ist natürlich immer so ein Trigger für mich, ja. Also das ist immer sowas, wo ich sage, wow, das ist nicht schlecht. Und es ist in der Tat sehr genial. Egal, ob ihr nach gutem Sound sucht, Dolby Atmos ist integriert, Soundsystem, ja, mit 4 verschiedenen Soundausgängen sozusagen, also Lautsprecher, die im Gerät eingebaut sind, 4 Stück, Wahnsinn, ja. Und somit erzeugen die dann schon einen räumlicheren Klang. Die Webcam ist auch fantastisch, statt oben auf dem Display und dann eben wieder so ein fetter Rand, ja, haben die ein fast randloses Display oben an der Seite gemacht, ja, und haben die Kamera quasi als Taste integriert. Wenn man da drauf drückt, kommen die so raus. Ja, und die kann man auch wieder reinklicken, also auch speziell für die Leute, die dann sagen, nö, also ich möchte jetzt nicht, brauche die Kamera jetzt nicht, da muss die mich nicht anklotzen die ganze Zeit, und klick, dann wird die ins Gehäuse, verschwindet die. Und drückt man dann wieder drauf auf den Knopf, dann fahrt die wieder raus, ja, und man kann die Kamera benutzen. Ja. Fingerabdruckscanner ist auch integriert in den Ausschalter, übrigens Wahnsinn. Ja, da kam die Handy-Technologie, hat sich da vermischt mit der Laptop-Technologie wohl. Gefällt mir alles sehr, sehr, sehr gut. Bis auf den Preis. Ich möchte nicht sagen, dass der Preis schlecht ist. Ja. Für diese Leistung, die das Gerät bietet, ist der sogar ganz gut, meiner Meinung nach. Was haben wir denn da? Ein 13,9 Zoll Display, Typ LTPS, 3000 x 2000 Bildpunkte Auflösung, sehr ungewöhnliche Auflösung, aber ja, auch sehr hoch, ziemlich hoch sogar. Aspect Ratio ist 3:2. Die CPU, da gibt es verschiedene Versionen. Einmal eine Version mit i5 CPU 8250U und eine i7 8550U Prozessorreihe der 8. Generation mit einer Nvidia GeForce MX150 mit 2 GB GDDR5 RAM und einer zweiten Grafikkarte Intel UHD Graphics 620. Ja. Der Speicher mit 8 GB bzw. 16 GB ganz okay. SSD-Speicher ist integriert, 256 GB und 512 GB. Eine normale Festplatte ist nicht vorgesehen. Die Front-Facing-Kamera hat, schwache 1 Megapixel. Es ist schon ziemlich wenig, aber okay. Für Videotelefonie dürfte es reichen, für mehr aber auch nicht. Ne? Und USB-C-Ports natürlich. Der Akku ist 57,4 Wattstunden Lithium-Polymer. Da darf man auch durchaus einiges an Laufzeit erwarten. Ja. Und es gibt optional dafür ein Dock und auch Bluetooth-Mäuse speziell für dieses Teil, sogar ein eigener Rucksack, aber das ist ja nur Krimskrams nebenbei. Ja, so sieht es aus. 1,33 Kilogramm Gewicht, das ist auch gut, und ja, damit steht ja eigentlich nichts im Wege, ne? Also schon, ja. Naja, bis eben auf den Preis, denn der kostet, hab da mal geguckt, momentan hat das Huawei in Deutschland noch nicht im Programm gelistet, ja, auf der Webseite. In Österreich kostet es 1.499 Euro Straßenpreis. Wie gesagt, es ist nicht besonders teuer, aber auch nicht besonders günstig. Und vielleicht hat da jetzt die Erwartung, oder war da die Erwartung, dass vielleicht Huawei etwas günstiger ist. Aber naja, kann man nicht immer so sagen. Gut, noch kurz zum DNS-Wechsel. Es gab ja einen DNS-Sicherheitswechsel da weltweit, ja, und da wurden also Zertifikate ungültig. Und komischerweise habe ich gelesen in der Presse, dass alles ziemlich glimpflich abgelaufen ist. Ja, man könnte es so sagen, aber so richtig rund ging es nicht. Also ich war mehrere Stunden, waren da etliche Seiten kaum zu erreichen. Es wurden auch einige vom Betreiber her Seiten eben vergessen umzustellen. Und da gab es schon eine Kaskade an Ausfällen, ja, was eben so nach sich zieht. Zum Beispiel war Twitter einige Zeit nicht zu erreichen, ja. Das hätte eigentlich so einer großen Firma nicht dürfen passieren, ja. Also da war es eine Schwierigkeit. Und dann wurden dadurch wiederum viele andere Seiten, die an Twitter angebunden sind, runtergezogen. Ja? Also viele Blogs beispielsweise etc. war nicht zu erreichen. Und komischerweise die, nachdem sie dann wieder von Twitter erreichbar waren, wurde dann offenbar bei vielen denen ihr eigenes DNS-Problem akut und waren wiederum nicht zu erreichen. Und letztendlich waren etliche Seiten dann mehrere Stunden nicht zu erreichen, zumindest von dem europäischen Kontinent aus. Ja. Vielleicht ist es ja auch deswegen so wenig berichtet worden drüber, über diesen Wechsel, über die Probleme des Wechsels, ja, weil das vielleicht in den USA viel besser gelaufen ist. Ne? Aber wie gesagt, Twitter immerhin. Also, puh. Die einzige Seite, wo ich eigentlich jetzt gemerkt habe, wo wirklich gar nichts passiert ist, das war Google. Ja? Also da hat man gar nichts davon gemerkt. Vielleicht hatten die schon im Vorfeld umgestellt, ich weiß nicht genau, was da los war. Aber, naja. Nun gut, auch noch was Schönes passiert. KDE Neon ist jetzt endlich auf Bionic 18.04 umgestellt worden und das finde ich natürlich sehr gut. Das offizielle Update, nichts mehr mit Preview-Version oder Beta oder irgendwas, sondern die offizielle Version ist jetzt veröffentlicht worden und kann ganz einfach geupdatet werden in das System. Software-Aktualisierung von dem KDE Desktop. Und ja, es ist schön, es ist super, da hat sich einiges geändert wieder im Unterbau und da habe ich ja lange drauf gewartet. Das Problem war, oder das Problem ist, dass ich dem jetzt nicht mehr traue. Ja, also ich habe da keine Lust, das nochmal so durchzumachen. Das waren mehrere Monate, dass Ubuntu 18.04 Basis LTS bereits draußen war, mehrere Monate und jetzt erst gab es das Update von KDE Neon. Sowas kann und darf nicht passieren. Ich bin ja zu KDE Neon gewechselt, damit ich immer das aktuellste KDE-System habe. Die aktuellste KDE-Oberfläche. Das hat mich an Ubuntu gestört. Da kam eine neue KDE-Version raus und da ist nichts passiert. Gar nichts, ja, die wurde einfach nicht geupdatet mit der neuen KDE-Version. Ja. Da musste ich dann wieder warten, etliche Systemversionen weiter von Ubuntu, bis dann eben .kde auftaucht. Oder ihr könnt es auch gerne Kubuntu nennen, ist mir egal, ja. Das Problem ist ja dann, was nützt mir dann, wenn ich ein aktuelles KDE-System habe, aber der Unterbau ist veraltet. Der Unterbau war bis vor kurzem 16.04. Hallo, 18.04? Das ist schon heftig. Ich kann zwar verstehen, dass nur LTS-Versionen da gemacht werden dann. Ja, das alles andere wäre wahrscheinlich einfach zu viel Arbeit und zu viel Stress. Aber da habe ich jetzt kein Vertrauen mehr, wenn es wieder eine neue LTS-Version kommt, dass da dann das schon wieder so lange dauert. Und ich habe ehrlich gesagt, läuft mir dieser LTS, die LTS-Wartezeit auch ein bisschen, ist mir ein bisschen zu lang. Ja? Und ich werde wahrscheinlich aus dem LTS-System und aus KDE Neon wieder rausgehen und auf Ubuntu umsteigen. Und diesmal bleibe ich auch tatsächlich bei Ubuntu. Ja? Und gehe dann wieder in den normalen Update-Cycle rein, wo ich auch die Zwischenversionen installiere, die zwischen den LTS-Versionen gehen, damit ich einigermaßen auch aktuell bleibe bei den Programmen und auch bei der Basis, denn da ändert sich immer viel und ich finde, das ist etwas, was man nicht unter den Teppich kehren sollte. Man sagt immer, never change a running system. Der Spruch war mir schon seit eh und je fremd und suspekt. Ich will immer, immer neue Sachen haben. Stillstand ist der Tod. Ja? Und ja, was ewig liegt. Hm? Deswegen, das kann man vergessen. Ja? So, das bin ich nicht. Ich will immer neue Features haben. Ja? Denn oftmals ist es so, dass man erst wiederum neue Sachen machen und entdecken kann, wenn man einmal die Features zur Verfügung hat. Ja. Ansonsten, wenn man immer nur das hat, was man dringend braucht, dann hätten wir noch nicht mal ein Smartphone, dann hätten wir gar nichts, hätten wir überhaupt kein Telefon, würden wir nur Briefe schreiben. Nein, wir würden auch keine Briefe mehr schreiben, wir würden persönlich zu den Leuten gehen. Ja. Ja, Leute, es ist nun mal so, ja, manches braucht man erst dann, wenn man es hat. Und dann will man es aber nicht mehr vermissen. So sieht's aus. Also, KDE Neon ist bei mir in Ungnade gefallen. Ich habe jetzt umgestellt. Ich werde es jetzt auch noch einige Zeit benutzen. Und dann werde ich schauen, ob ich das System downgraden kann, beziehungsweise umswitchen kann, ohne dass alles in Jordan runtergeht, ohne dass ich alles neu installieren muss, weil das ist mir ein Graus. Wieder zurück auf Ubuntu, wo ich dieses System auch aktualisiert habe hin, ja. Also das war schon eine Ubuntu-Installation, das habe ich dann zu KDE Neon umgewandelt und dann möchte ich das jetzt wieder zurück zu Ubuntu umwandeln. Das ist nicht ganz so einfach, deswegen lasse ich mir damit auch Zeit und dann gehe ich auch raus aus dem LTS-Prozess und installiere mir dann, ich glaube, 18.1.0 ist das schon draußen, muss ich mal ganz schnell gucken. Mal gucken. Ubuntu Desktop, LTS. Ist noch aktuell, ist die 18.10 schon veröffentlicht worden, ich weiß es nicht genau, ich glaube nicht, aber naja, da müsste ich jetzt nochmal gucken, jedenfalls, wenn es noch nicht veröffentlicht wird, wird es sicherlich nicht mehr lange dauern und dann haben wir das, ja, so sieht's aus, gut, und was haben wir noch? Ja, Richtigstellung kurz noch, ja, Life is Strange, habe ich letzte Woche gesagt, wegen dem Untergang von Telltale Games, was ist damit passiert, oder was wird damit passieren, ich habe da eine Kleinigkeit vergessen, ja, nämlich, sondern das Ganze wird ja vertrieben von Telltale, nein, Entschuldigung, eben nicht von Telltale, von Square Enix, ja. Und die werden das natürlich nicht gegen die Wand fahren lassen, ja, sondern da wird es ganz normal weitergehen. Die Chapters werden ganz normal zu kaufen sein und. Also da braucht man keine Angst zu haben, alles wunderbar. Ja, das wollte ich nochmal richtigstellen, bevor ihr jetzt hier so wie ich in Panik verfällt. Was ist jetzt mit Life of Strange 2 los und so? Also keine Panik auf der Titanic. Dass die Square Enix ist alles okay und wird der Telltale-Untergang da keine Rolle spielen. Jo, damit sind wir am Ende für diese Woche vom... Nein, halt, wir haben noch das lustige Video der Woche, weil ich schon so ein Zitat von H.P. Lovecraft gebracht habe, das bei einigen Sachen hier ja richtig passt wieder. Das Video Lovecraftian, so haben wir es einfach mal genannt, da könnt ihr euch das mal angucken, wie das aussehen würde, wenn ihr euch gegen Lovecrafts Albträume versichern würdet, ja. Ich befürchte leider, dass das für andere Monster wie jetzt hier die Angst vor neuen Technologien oder der Untergang von Google Plus, ja, das wird die Versicherung wohl nicht abdecken, aber naja, wenn ihr irgendwelche tentakelartigen, komischen Sachen seht in eurem Garten vielleicht, dann wäre diese Versicherung vielleicht ganz praktisch. Naja. Damit sind wir aber jetzt am Ende für diese Woche von Darius Wochen zu spielen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube im Channel The Netcast. Dort könnt ihr alles loswerden oder im Diskussionsforum oder im Videobeitrag in den Kommentaren. Beides findet ihr eben bei The Netcast. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, halte die Ohren steif. Ja, die kleinen grünen Antennen gibt es erst nachher beim Uncast. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.